Fünftes Kapitel, Nachschrift. Die erste Auflage gab ich dem deutschen Volke am Jahrestage des Handstreichs von Lüttich 1927. Darin schrieb ich in der Einleitung: Die Freimaurerei, die Deutsche in ihren Bann zieht, erhält durch diese Schrift, die sich freilich bei der zu erwartenden Sabotage nur langsam auswirken kann, den tödlichen Schlag. Davor rettet sie auch kein freimaurerisches Verbot, diese Schrift zu lesen und zu vertreiben, und keine höhnische Wiedergabe nach jüdischem Vorbild. Die Brüder Freimaurer höhnten. Im Bundesblatt, Heft 12, Dezember 1930, der großen nationalen Mutterloge zu den drei Weltkugeln, lesen wir: Die Zukunft unserer Logen von Bruder Bruno Heinz, Friedrich zum goldenen Zepter, Breslau. Stimmen älterer, angesehener Brüder: In 20 Jahren ist es mit der ganzen Maurerei vorbei. Zitat: Es ist ja gar kein Zweifel, dass Symptome für einen Rückgang der Sache zu bemerken sind. Ganz allgemein und übereinstimmend wird von den deutschen Großlogen ein Zurückgehen des Mitgliederzuwachses festgestellt. Der mangelnde Zustrom zu den einzelnen Logen, namentlich seitens der sogenannten Intellektuellen, ist deutlich fühlbar. Denken wir uns nach dem Wegbleiben der Akademiker auch den Volksschullehrerstand aus der Loge fort, woher will sie denn ihre geistigen Führer nehmen? Und dass manchmal neu eingetretene Brüder, namentlich nachdem sie den dritten Grad erreicht haben, statt zu den fleißigsten Besuchern der Arbeiten zu gehören, vielmehr recht oft sehr selten Gäste sind, ist eine schmerzliche, aber nicht zu leugnende Tatsache. Es hieße, wenigstens nach meiner Meinung, tatsächlich den Kopf in den Sand zu stecken, wollte man die schädliche Wirkung der Ludendorff-Hetze, um mit diesem einem Worte die ungerechtfertigten Angriffe neuerer Zeit auf das Freimaurertum zusammenzufassen, gering achten. Diese schädliche Wirkung ist tatsächlich vorhanden, hält nicht nur vom Beitritte der Loge ab, sondern macht nicht genügend gefestigte Brüder auch heute noch zweifelnd, schwankend und irre und treibt sie gelegentlich sogar zum Austritte. Zitat Ende. Auch andere freimaurerische Zeitschriften bestätigen das Gleiche. Es ist in den 3 Jahren des Kampfes mehr erreicht, als ich erhoffte. Das Höhnen der Freimaurer innerhalb der dunklen Logen ist verstummt. Ich begrüße das gesunde Empfinden des Volkes und wünsche nur, dass es die schleichenden Römlinge und Skalden genauso erkenne wie die Brüder Freimaurer, damit sich die Deutschen nicht mehr den überstaatlichen Mächten als Kampfschar zur Verfügung stellen, sondern allein für ihre Freiheit kämpfen. Ludendorff. Ende des Buches.